heben ab ins turbo-mega-starke Wochenende. Ins Wochenende mit allerbester Laune. Go Dip! We'll be right back. Wir haben 22:12 Uhr und hallo nach Schwemmer, hier geht's wieder ins Wochenende. Wir haben wieder jede Stunde ein Telefongewinnspiel und ein Internetgewinnspiel. Das ist auch so ein Brett, ha? Roman Comics, The Warning, ganz neu. Zwischendurch grüße ich alle, die sich im Internet verweilen. Und jetzt habe ich meine erste Kandidatin um 22:26 Uhr. Und zwar aus Ludwigsburg, die Anja. Hallo Anja. Hallo Charlie und hallo Schauer da draußen. Super. Hast du 500 Bränden da raus gehört? Na, lass also, Vemtu Project, Aqua, Garcia, Luna, Rednecks, Members of Mayday, Culture Beat. Yeah! Du bist die Siegerin. Ja. Du bist schon ganz weg und hin. Ich bin ein echtes Monster im Bett. Let's have some good time. Ja, lass die Finger da weg. Also ich kann das keine Minute mehr aushalten. Repeat. Schon mal, jetzt werden wir langsam vollzählig. Hallo Bad Bundy. Ich war mit einem Mädchen aus. Und du denkst wirklich, das glaubt dir einer. Ja, was war das für eine? Bad, erzähl mal. Ich war heute mit einer verabredet, die sie stets bereit nennen. Oh, das könnte es wieder gewesen sein. 22:31 Uhr, der Radio Regenbogen Verkehrsservice auf der A8 Stuttgart Richtung Karlsruhe zwischen Pforzheim-West und Karlsruhe, Baustelle 3 Kilometer stockender Verkehr. Ebenfalls A8 Stuttgart Richtung Karlsruhe zwischen Heimsheim und Pforzheim-West, Baustelle 3 Kilometer stockend. Und auf der Bundesstraße 500 Wald zu Tingenhäusern zwischen Waldkirch und Höchenschwand, Gefahr durch starke Windböen. Es haben sich bereits Unfälle ereignet, bitte fahren Sie vorsichtig. Tierquälerei, schmutzige Witze über Sex.

Wir haben gleich 22:40 Uhr und das ist die Nummer 1 auf der German DJ Playlist. Schwärmer. Der Song heißt Chuck Pressure. Und bei mir geht's schon wieder rund hier. Was ist schon wieder los, Schuhverkäufer? Hallo, Dad. Hallo, Dad. Warum habt ihr mir nicht gesagt, dass eure Mutter Geburtstag hat? Dann wäre ich doch nicht gekommen. Hey, Dad, weißt du, was uns an dir gefällt? Woher denn? Dass du alt bist, aber das ist okay. Ja, kein Problem für uns. Du siehst kein Jahr jünger aus. Ja, ja, so ist es halt, ne? Also bleibt dran, Leute. Nun, Kinder, gebt fein. Ach, ich hab den Sandmann umgebracht. Vorsicht, Falle. Der Radio Regenbogen Radar Warndienst. Wenn Sie eine Radarkontrolle entdecken, dann rufen Sie uns an. Telefon 0621 33 75 400. Vorsicht, Falle. Ihr Radartipp bei uns im Programm. 0621 33 75 400. Das Wort Millennium nicht mehr hören? Fuck the Millennium! Kein Problem, Scooter hat die Antwort für dich. Fuck the Millennium! Die neue Scooter Maxi. Fuck the Millennium! Ab sofort im Handel. Von Edel. Vater unser. Dance Club 99. Die einzig wahre Best of Dance Doppel-CD des Jahres. Natürlich mit Spike, Enomine, Mellow Tracks, Schiller, Taucher, Mauro Picotto und den Trance All-Stars. The Best of Techno, Trance und House. Dance Club 99. Mehr geht nicht. Jim Beam, America's number one, presents Genießer. Herrschaften, kosten Sie diesen Jahrgang das Bouquet, Nelken, Cassis und etwas Tannin. Genießt. Na? Super? Aber nicht so locker wie Jim Beam. Jim Beam, America's number one. Cheers. Der echte Kentucky Bourbon Whiskey seit 1795. Meine Augen werden wach. Meine Beine sind nicht mehr zu halten. Meine Stimmung erreicht den Siedepunkt. Merlin! Wow! Oder besser, Hokus Pokus? Tanzcafé Merlin in Malberg ist ein echter Stimmungsmagier. Hip-Hop, Dancefloor, Foxtrot. Tanzcafé Merlin in Malberg. Donnerstag bis Samstag direkt an der Autobahn Effenheim. Na, was schenken wir uns denn zu Weihnachten? Ein Handy! Hm? Ein herkömmliches, gewöhnliches Handy oder... Ach, Genion von Fiat Intercom. Genial, Gratulation. Das sollte sich jeder schenken. Denn nur mit Genion von Fiat Intercom kann man draußen mobil telefonieren und zu Hause zu günstigen Fiat Intercom Festnetztarifen. Immer dann, wenn das Häuschen auf dem Display leuchtet. Das können Sie sich schenken. Genion von Fiat Intercom. Mobil telefonieren, eine Generation weiter. Die steilsten Karrieren beginnen am Wochenende. Morgen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. 70.000 Top-Positionen werden dort jährlich angeboten. Nutzen Sie Ihre Chancen. Nutzen Sie Europas größten Stellenmarkt für Fach- und Führungskräfte. Morgen in der FAZ. Frankfurter Allgemeine. Zeitung für Deutschland. Eine 4. Mein lieber Junge, du wagst es, mit einer 4 nach Hause zu kommen? Das grenzt an Dummheit. Musst du dir das anhören? So, jetzt pass mal auf. Zur Strafe gibt's Stubenarrest. Alles, aber auch alles gestrichen. Ab in dein Zimmer. Also das musst du dir nun wirklich nicht anhören. Genieß das Leben mit Seelenfutter à la Radio. Dein Radio ist immer für dich da. Tag und Nacht und überall. Also bleib dran. Radio. Wer fühlen will, muss hören. Europas größter Stellenmarkt für Fach- und Führungskräfte. Morgen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Überall dort, wo es Zeitungen gibt. Frankfurter Allgemeine. Zeitung für Deutschland. Achtung, Hörprobe. Sometimes. die gut? Und gerade fertig geworden. Selbst aufgenommen auf meinem CD-Rekorder. Echt einzigartig. Der CD-Rekorder von Philips macht alles, was du willst. CDs selber aufnehmen und locker abspielen. Zu Hause, im Auto und überall sonst unterwegs. CD-Rekorder von Philips. Aufnehmen, einlegen, abfeiern. Da lacht das Herz, da ist der Blinder. Next trip is waiting for you. Macht Spaß? Yes, sir! What a beautiful day. Let's go, Dip! Hallo Charlie, hallo L. Ja, ja. Wir müssen unterbrechen für eine Meldung. Bitteschön. Achtung Autofahrer, auf der A98 Rheinfelden, Weil kommt Ihnen zwischen Inslingen und Dreieck, Weil ein Fahrzeug entgegen, fahren Sie äußerst rechts, überholen Sie nicht. Wir melden es, wenn die Gefahr vorüber ist. Ich wiederhole, auf der A98 Rheinfelden-Weil kommt Ihnen zwischen Inslingen und Dreieck-Weil ein Fahrzeug entgehen. Fahren Sie äußerst rechts und überholen Sie nicht. Wir melden uns wieder, wenn die Gefahr vorüber ist. Danke Charlie, danke Elle. Radio von hier mit der besten Musik. Peggy wundert sich auch, dass er so schnell reagiert hat, jetzt gerade, ja? Peggy, hä? Weißt du, Footballspieler haben nicht viel im Kopf. Und sie enden meistens bei mittelmäßigen Jobs mit Tariflohn und klammern sich verzweifelt an ihren frühen Glanz. Sie nannten mich Touchdown Bundy. Ja, ja, ja. Ich war stark. Touchdown Bundy. So, und ich lande jetzt hier ein paar Blondinen-Touchdowns. Die doofe Witze, ey. Mucke. Hallo Kelly, hallo Blondies. Wundert sich die Dame an der Kinokasse, als eine Blondine zum dritten Mal eine Eintrittskarte löst? Fragt sie, Sie sind jetzt schon zum dritten Mal hier, um eine Karte zu kaufen. Wieso eigentlich? Sagt die Blondine, der Mann da drin, der verreist sie auch dauernd. Einen habe ich noch. Zwei Blondinen unter sich. Die eine, Bettina, was hältst du eigentlich von der Pariser Mode? Bettina sagt, gar nichts. Ich verlasse mich lieber auf die Pille. Danke. Der Lachmuskelüberfall. Comedy zum Wegbrüllen. Kennt keine Grenzen. Witzigkeit. DJ Test. spitzenmäßig, ja, auch ganz neu. Moon River ist die Gruppe Return to Paradise. Wir haben 22.55 Uhr und jetzt ist es Zeit. Na los! Für unser Internetgewinnspiel. Und jetzt gibt's zu gewinnen. Achtung, Achtung. Eine PlayStation. Ein PlayStation-Spiel. GTA 2 heißt es. Die richtige Antwort eintragen bei Charlie auf die Homepage ins 8. Gästebuch. Ich möchte wissen, wie heißt diese Sendung? Ja, hi, Leute. Ja, läuft schon mal super. Ihr seid auch gut drauf, merke ich. Leute, ich bin gestern aus dem Urlaub wiedergekommen und es war total günstig. Und zwar 2 Wochen mit Flug- und Halbpension. Und das Beste, die Pension, in der ich gewohnt habe, die war schon fertig, war also eigentlich Vollpension. Ja! Wie heißt diese Fernsehsendung? Das ist die Frage. Eintragen im 8. Gästebuch unter www.charlie2000.de. Sind mehrere richtige Antworten, wird ausgelost. Gleich volle Stunde, da gibt's aktuelles nach Schwimmer. Da ziehen wir uns kurz zurück, da meine ich, ich und mein Freund, der größte Damenschuhverkäufer aller Zeiten, Al Bundy. Und wann kommen die barbusigen Tanten her? Na, Al, wir sind hier in keiner Pornobar. Hey, warte, ihr habt gesagt, ich kann in der Sendung meine Schuhe verkaufen, das wurde mir versprochen. Mach mal die Augen zu, dann weißt du, was du hast. Was haben wir schon groß zu verlieren, frage ich euch, Leute. Also Leute, nicht umschalten. Auf geht's, Max. Kurz vor 23 Uhr, das Wetter von hier in der Nacht bewölkt. Es kommt Regen auf, Tiefstwerte zwischen 5 Grad an Rhein, 0 Grad im Schwarzwald. Hier gehen die Regenfälle in Schnee über. Achtung, Autofahrer, es kann glatt werden. Am Tage wechselnd, aber meist stark bewölkt, wiederholt schauerartige Niederschläge. Im Schwarzwald als Schneeregen oder Schnee. Die Tageshöchsttemperaturen im Rheintal 6 Grad, im Schwarzwald 1 Grad. Niederschlagswahrscheinlichkeit 80%. Die weiteren Aussichten am Sonntag und Montag: kalt und zeitweilig Schnee oder Schneeschauer. Radio Regenbogen 101,1 Nachrichten. Um 23 Uhr mit Max Lehrer. Guten Abend. Ein schwerer Orkan hält zur Stunde die Menschen in Norddeutschland in Atem. Die Hamburger Innenbehörde warnt vor einer Sturmflut. Auf ganz Sylt fiel der Strom aus. Vor der Nordseeinsel geriet ein Frachter mit 24 Menschen und 1200 Tonnen Schweröl an Bord in Seenot. Die Böen erreichten Geschwindigkeiten von über 180 Stundenkilometern. In Nordrhein-Westfalen wurde ein 64-jähriger Waldarbeiter von einem Baum erschlagen. Der schwere Orkan über Dänemark hat heute Abend bis zum bislang höchsten Flutpegel in dem Land geführt. Dänischen Fernsehberichten zufolge erreichte das Hochwasser eine Höhe von 5,15 Meter über Normal. Berichte über Deichbrüche wurden von den Behörden bislang aber noch nicht bestätigt. In Dänemark kamen bei dem Orkan bisher 2 Menschen ums Leben. Im CDU-Spendenskandal zieht Parteichef Wolfgang Schäuble nun erste personelle Konsequenzen. Im Bonner Konrad-Adenauer-Haus feuerte er nach einem Bericht der Tagesschau den Hauptabteilungsleiter Verwaltung, Hans Terlinden. Der ehemalige Landesgeschäftsführer der CDU in Rheinland-Pfalz gilt als enger Vertrauter des früheren CDU-Vorsitzenden Altkanzler Helmut Kohl. Nach dem ARD-Bericht hat Terlinden offenbar versucht, die Aufklärung des Spendenskandals zu behindern. Mehr als 24 Stunden nach dem verheerenden Hauseinsturz im österreichischen Wilhelmsburg sind die beiden letzten Vermissten tot geborgen worden. Damit stieg die Zahl der Opfer auf 9. Nur 2 Bewohner konnten lebend aus den Trümmern gerettet werden. Die Fußball-Bundesliga. Der Hamburger SV besiegte die Frankfurter Eintracht 1:0. Hamburg eroberte damit die Tabellenspitze. Duisburg und Rostock trennten sich 2:2. In der zweiten Fußball-Bundesliga besiegte Chemnitz Greuther Fürth 5:0. Hannover Oberhausen 1:1. Offenbach Gladbach ebenfalls 1:1. In der deutschen Eishockeyliga spielten die Adler Mannheim gegen die Star Bulls aus Rosenheim. Die Adler siegten 9:4. Die Schwenninger Wild Wings besiegten die Augsburger Panther 2:1. Die Zeit 23:02. Der Radio Regenbogen Verkehrsservice zunächst mit einer guten Meldung. Die Gefahr durch ein entgegenkommendes Fahrzeug auf der A98 Rheinfelden-Weil zwischen Inslingen und Dreieckweil besteht nicht mehr. A8 Stuttgart Richtung Karlsruhe zwischen Pforzheim-West und Karlsbad, Baustelle 3 Kilometer stockender Verkehr, und auf der Bundesstraße 500 Waldshut-Tingenhäusern zwischen Waldkirch und Höchenschwand Gefahr durch starke Windböen. Es haben sich bereits Unfälle ereignet. Bitte fahren Sie vorsichtig. Mit der besten Musik. Jetzt machen wir Rabatt zum Gewinnspiel um 23.08 Uhr. Ja, dieser Look ist echt unschlagbar. Ja? Ja? Was? Wow! Achtung! Zündung! Gewinnspiel. Jetzt geht's los und du bist mittendrin. Voll die Party. Das ist ein Ding. Mega starke Unterhaltung bei voller Action-Temperatur. Das ist ja abgefahren. Dann noch viel Spaß, Leute. Automatische Verstärkeranpassung einlassen. Contact with broadcast power beams at any moment. Transmitter locked onto broadcast power frequency. Zugriff zum zentralen Computer akzeptiert. Neue Flugkoordinaten eingeben. Fast zivil. Alles bereit? Also. Dann los. Für mich der Sommer, doch jetzt ist alles vorbei. Wir wurden grausam zerrissen, nie wieder werden wir zusammen sein. Es war eine kalte Nacht ohne dich, ich hab dich sehr vermisst. Als ich die Klingel hörte, wusste ich genau, wer das ist. Und da standest du vor mir, deine Kleider waren zerrissen, dein Make-up verschmiert. Hast dich sofort aus Bett geschmissen, was ist los, was ist passiert? Wer hat dir das angetan, bitte red mit mir, sag was, bitte, bitte, guck mich an. Und du schaust mich an, mit kaputten leeren Augen. Mir fehlten die Worte, was ich sag, konnte ich nicht glauben. Deine Schreie, deine Schmerzen, keine. Und es heilt durch die Nacht. In der dunklen Ecke schrecklich vermissen. Dein Foto küssen, dir geht's beschissen, weil wir mehr als alle anderen von uns wissen. Wir sind ein Paar, wie Romeo und Julia, wie Bruder und Schwester. Nur viel fester, was wir beide erleben, bleibt für ewig und immer. Doch es macht es mir nicht leichter, sondern nur noch viel schlimmer. Du bist wie keiner, mein absoluter Star. Du bist wie keine andere jemals vor dir war. Und du gibst alles für mich, ich bin immer für dich da. Denn so bist du, nur du. Und wenn ich geh, dann geht nur ein Teil von mir. Und gehst du, bleibt keiner für mich. So bist du, nur du. Und wenn ich schlaf, dann schläft nur ein Teil von mir. Und der andere träumt mit dir. Coming in late from a good night. Was I getting? It don't feel right. You're all uptight from the first sight. I did not return your face well, so you paid me. Well, that's nice if you paid me once or twice, but it's crazy like sometimes. So tell me what you do. Getting on my nerves all day, all night with all that yada yada. I can't lie. All that yeah, I'ma keep it real, it's the real deal. You need to chill on out, get on out of here. Don't try to claim me, unless you pay my bills. So what the hell with all the yeah. Get them worries off your brain, girl. I'm in your corner, do what you want, it's your thing, girl. Opposites attract, but we one in the same, girl. It ain't a game, so I can't play with you. I wanna lay with you, stay with you, pray with you, grow old and great with you. In good and bad times, we'll always make it through. Cause what we got is true, no matter what they say to you. I can straight lace you, not just appearance. Stimulate your mind, strengthen your spirit. Be the voice of reason when you ain't trying to hear it. You want it, but you fear it, but you love it when you near it. Sit up on the sofa, get a little closer. Touch you right, do it like a man supposed to. Knew you was the one, that's why I chose you. Cause you get down for yours and ride like a soldier. Of death, battle cross my depths, I pause your breath. I caught you, you sink down 40,000 leagues, bleeding to death with no arms or short sleeves. My world's deep blue, killers gotta eat too. Looking for human flesh to rip my teeth through. Other fish in the sea, but barracudas ain't equal to a half-human predator created by a needle. Created by a needle, created by a needle, created by a needle, created by a needle, created by a needle, created by a needle. Geboren im Kino läuft der erste Rocky. Der Kölner SC wird deutscher Meister im Eishockey. 79 die Sowjets überfallen Afghanistan. Und Jody Scheckter wird Ferrari zum Sieg fahren. 1980 Militärputsch in Liberia. Viele Menschen sterben beim Volksaufstand in Südkorea. Und 82 kommt E.T. auf die Leinwand. Die Kassen klingeln von L.A. bis ins Rheinland. 84 entdeckt man das HIV. Und die Discovery ist unterwegs im Weltraum. Die NDW rockt die Clubs immer mehr. Und die Jahrtausendwende rücken. Radio Regenbogen, der Countdown. Gewinnspiel. Half the world, girl, let them hoes get out there. Still without the bull, no aim, stick of ice and champagne. You don't know, I influence your flow. And you don't know, move on and let it go. I turn you on night to a 3-minute tiger. He swallow my elixir like them go-go divers. Was passiert, wenn ihr ein Junger lacht? Wie ihr den Tag und die folgende Nacht. Tausend Gedanken sich macht, war das nur ein Versehen oder meint sie mich? Ist es ehrlich oder nicht? Oder bin ich nur der fünfte Typ, den sie anlügt? Bitte denkt immer nach, was ihr wollt und wie sehr. Wenn ihr uns nicht sagt, was ihr fühlt, wird es schwer. Wir wollen doch zusammen mit euch glücklich sein. Sollen wir Freunde sein oder wird es mehr? Cause now I'm talking about lies, cause you don't know about lies, with the love we are happy lies, oh, I like being one of them lies, cause now I'm talking about lies, oh, the hyped up, I psyched up lies, always thinking about lovely lies. Hey, ihr müsst auch einfach mal verstehen, dass wir auch vor dem Spiegel stehen und wissen wollen, bevor wir ausgehen, ob wir gut aussehen. Das muss jetzt reichen, Nachschwimmer. Das waren jetzt weit mehr als 5. Jetzt kommt die Werbung und dann wollen wir mal wissen, wer 5 zusammen bekommen hat. Die Werbung. Hallo. Ran an die Waffeln. Größer, satter, lecker. Werbung. Super gut. Radio Regenbogen präsentiert das Erfolgsmusical aus den USA. Grease ab 13. Januar im Musical Theater Basel. Karten an allen Vorverkaufsstellen oder unter der Hotline 0041 900 55 22 25. Grease, das Musical. Viel Spaß, wünscht die Basler Zeitung. Du kannst das Wort Millennium nicht mehr hören? Problem. Scooter hat die Antwort für dich. Fuck the Millennium. Die neue Scooter-Maxi. Fuck the Millennium. Ab sofort im Handel. Von Edel. Na, was schenken wir uns denn zu Weihnachten? Ein Handy. Ein herkömmliches, gewöhnliches Handy oder... Ach, Genion von Fiat Intercom. Genial, Gratulation. Das sollte sich jeder schenken. Denn nur mit Genion von Fiat Intercom kann man draußen mobil telefonieren und zu Hause zu günstigen Fiat Intercom Festnetztarifen. Immer dann, wenn das Häuschen auf dem Display leuchtet. Das können Sie sich schenken. Genion von Fiat Intercom. Mobil telefonieren, eine Generation weiter. Jim Beam, America's number one, presents Der Hengst auf dem Ponyhof. Du, wir müssen diese aufgerüchte Ami schleppen. Meine. Ah. Mustang. Damit kannst du auf jedem Ponyhof so richtig den Hengst rauslassen. Hör mal gut zu. Es gibt einfach Dinge, die werden nie wie Jim Beam. Jim Beam, America's number one. Cheers. Der echte Kentucky Bourbon Whiskey. Seit 1795. Schnupfensprays, Nasentropfen. Gibt's denn keine Schnupfenmedizin, die länger wirkt? Gibt's. Rinopront, die bis zu 12 Stunden Medizin gegen Schnupfen. Rinopront wirkt prompt. Als Kapsel oder Saft für Erwachsene und Kinder. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Jetzt gibt es sie, die Doppel-CD mit den schönsten Weihnachtsliedern von Ricky Martin, Celine Dion, Michael Bolton, Wham, Bing Crosby, Frank Sinatra, Charlotte Church, Art Garfunkel, José Carreras, Mariah Carey. Best of Christmas Volume 2. Damit ist jeder Tag wie Weihnachten. Nummer 1. Wie schützt du mich vor einer wunden Nase? Bei meinem Schaum denkst du nicht an Schutz. Und du Nummer 2? Also, ich stehe eigentlich nicht auf safer Naseputzen. Und was hast du zu bieten, Kleenex Balsam? Balsam für deine Nase. Der legt sich ganz fein auf die Haut und hilft so, sie vor dem Wundwerden zu schützen. So, liebes Näschen, da fällt die Entscheidung wohl auf Kleenex Balsam. Die einzige mit Balsamschutz beim Naseputzen. Geschenkservice der Deutschen Post, guten Tag. Ja, guten Tag. Ich wollte mit dem Geschenkservice ein Geschenk verschicken. Was muss ich denn dafür tun? Haben Sie schon unseren Katalog? Befindet sich in meinen Händen. Prima. Da suchen Sie ein Geschenk aus. Hab ich schon. Und die Geschenknummer habe ich auch schon rausgesucht. Ja, dann brauchen Sie mir nur noch sagen, wem wir das Ganze schicken sollen. Hab ich. Verdammt, ich wusste, dass ich was vergessen habe. Neu, der Geschenkservice der Deutschen Post. Sie wählen einfach das Geschenk aus, den Rest machen wir. Bestellkatalog in allen Filialen der Deutschen Post. Der Actionfighter. Super, das sind die Trans All Stars. Und ich bin jetzt in Ettlingen beim Steffen. Hallo Steffen. Ja, hallo Charlie. Hast du mir 500 Bretten? Natürlich. Lass hören. Nana, Oli P, Christina Aguilera, Britney Spears, Puff Daddy, die Allianz und so weiter. Ja, Steffen, das ist richtig. Das ist richtig. Junge, du hast es geschafft. Du hast es geschafft. Touchdown. Weihnachten, Ostern, Geburtstag, Party! Sonnenschein, Mondschein, schöner Schein, geile Nacht, schwarzer Tag, Nacht zum Tag, lauter, schneller, gnadenlos! Darf ich noch kurz die Lösung unseres Internet-Gewinnspieles bekannt geben, der letzten Stunde? Da war ja folgende Frage. Ja, hi Leute. Ja, läuft schon mal super. Ihr seid auch gut drauf, merke ich. Leute, ich bin gestern aus dem Urlaub wiedergekommen und es war total günstig. Und zwar 2 Wochen. Mit Flug- und Halbpension. Und das Beste, die Pension, in der ich gewohnt habe, die war schon fertig, war also eigentlich Vollpension. Ja, das war ja echt Ricky. Das war Rickys Popsofa in der Sendung Wochenshow. Das war die Lösung. Und da ging es um ein PlayStation-Spiel. Und zwar GTA 2 heißt das. Und das bekommt ein oder eine Kandidatin zugeschickt. Aber nachschau mal, wer internetmäßig noch mehr gewinnen möchte, da habe ich einen kleinen Geheimtipp. Ab 2. Dezember ist Radio Regenbogen auf der Suche nach dem Jahrhundertalbum und fordert seine Hörer auf, mitzustimmen. Auf der Homepage von Radio Regenbogen unter, das weiß ja wohl jeder, www.regenbogenweb.de kann bis 30. Dezember entweder unter den 30 vorgestellten Alben gewählt werden oder aber der persönliche Favorit eingetragen werden. Täglich zeigt der Radio Regenbogen TED den aktuellen Stand online. Und jetzt kommt's, wer seine Stimme abgibt, hat die Chance, bei der nächsten Radio Regenbogen Star Night mit Elton John am 4. Juli nächstes Jahres bei einer Backstage-Führung einen Blick hinter die Kulissen zu werfen, das Konzert im Ehrenhof des Mannheimer Schlosses live mitzuerleben. Und am 31. Dezember werden die Gewinner der 2x2 Eintrittskarten beim Radio Regenbogen Silvestermarathon ab 20 Uhr bekannt gegeben. Wie finde ich das? Eins ist klar, Erl, Schuhverkäufer, bei allen Spielen, die ich hier mache oder angedeutet werden, bist du draußen. Weil ich genau weiß, dass du bescheißt, ha? Seit es die Menschen gibt, gehören Weiber und Schuhe zusammen. Alkohol und Feuerwaffen. Ja, sicher, wir Männer des Fußes haben ein kleines PR-Problem. Ja. Einmal Schuhe, immer Schuhe. 23.32 Uhr, der Radio Regenbogen Verkehrsservice mit zwei Meldungen. A8 Stuttgart Richtung Karlsruhe zwischen Pforzheim West und Karlsbad Baustelle. 3 Kilometer stockender Verkehr und auf der B500 Waldshut-Tingenhäusern zwischen Waldkirch und Höchenschwand Gefahr durch starke Windböen. Es haben sich bereits Unfälle ereignet, bitte fahren Sie vorsichtig. Body for explosive entertainment. Welcome to tonight's entertainment. Hier geht's ins Wochenende. Das ist der heißeste Start ins Wochenende. Wir katapultieren dich in die Freitagnacht. Danach braucht ihr nur noch Ruhe. Action zwischen Himmel und Hölle. Der heißeste Start ins Wochenende. Und das voll in Stimmung. Auf und ich seh zu. Ich bitte sie, komm wieder, keul mich. Sie tut es prompt und ich freu mich. Die Steuer schickt mir einen Brief. Ich lese ihn durch und lach mich schief. Denn da steht drin, ich wäre säumig. Ich zieh nach Luxemburg. Ich freu mich. So viel Spaß für wenig Geld von Tokio. Draußen fallen die ersten Flocken. Die Luft ist kalt und ziemlich trocken. Der Weg ist glatt und ruft, komm, streu mich. Da rutschst du aus und ich freu mich. Das Teil für 180 Mark, das finde ich schon ganz schön stark. Deshalb mach ich so wie neulich. Ich tausch das Preisschild aus. So viel Spaß für wenig Geld von Tokio. Bis Bitterfeld verhandelt sich das Leben Ich schlaf mit dir schon ziemlich lange. Ich seh dich an und mir wird bange. Ich frag mich, wach ich oder träum ich? Ich schlafe noch zum Glück, ich freue mich. So viel Spaß für wenig Geld. Von Tokio bis Bitterfeld. Behandelt mich das Leben freudig. Mach es so wie wir und freu dich. So viel Spaß für wenig Geld. Von Tokio bis Bitterfeld. Behandelt mich das Leben freudig. Mach es so wie wir und freu dich. So viel Spaß für wenig. Auch was morgen sein wird, ist schon bald Vergangenheit. Was ist Zeit? Was ist Zeit? Zeit prägt unser Leben im Sekundentakt. Unaufhaltsam verrinnen Minuten, Stunden und Tage. Was ist Zeit? Was ist Zeit? Alles ist vergänglich. Was zählt, ist der Moment. Was wir jetzt erleben, kehrt niemals mehr zurück. Niemals. Was ist Zeit? Spürt ihr den Puls der Zeit? Genau, die läuft nach Schwimmer. Wir haben 23.41 Uhr gleich. Und das ist neu von DJ Taylor und Flow. Die haben ja den ersten Song, der hieß ja Gott tanzte. Und ich muss wieder schlichten ohne Ende hier. Es dreht sich wieder um Bad Bundy. Solo. Immer noch solo. Bad, wie sieht's aus? Ich mache jetzt einen letzten Versuch. Vergiss es. Al, komm, tröst deinen Sohn ein bisschen. Bad, war ich mit dir bei einem Zweitligaspiel, als du 8 warst? Ja. Na, was willst du da noch von mir? Bevor es weitergeht mit Tanz des Terrors, eine Pause zum Luftholen. Jetzt kommt der große Radio Regenbogen Geschenkkarton. Ja! Und der ist voll mit vielen, vielen nummerierten Päckchen und da stecken viele, viele Weihnachtstage drin. Und wenn du Glück hast und die richtigen Päckchen auswählst, in denen die gleichen Beträge stecken, dann kannst du bis zu 5000 Weihnachtstage gewinnen und meine Engelchen fangen an zu jubeln. Der große Radio Regenbogen Geschenkkarton. Mit den Karlsruher Versicherungen treffen Sie immer die richtige Wahl. Am 1. Dezember geht's los. Das waren die Schwarzwälder Singspatzen auf Platz 21 und weiter geht's mit Elke und Eddie und ich träum von Edelweiß. Platz Nummer 20. 20? Moment, die Jodel-Tussi hat 20 gesagt. Ich habe Elke und Eddie angesagt und die singen jetzt. Sie wollen wohl nicht verraten, dass es im Mediamarkt jetzt richtig zur Sache geht. Platz Nummer 20, ich träum von... Schnäppchen, so. Mediamarkt, ich bin noch nicht blöd. Die Autofahrer sind begeistert. Immer mehr steigen um vom Eiskratzen aufs Vorheizen. Richtig, mit der Hydronik von Eberspächer. Die Standheizung für den Winterkomfort. Klare Scheiben, warmer Wagen, schonender Start. Außerdem spricht der absolut günstige Preis für die Hydronik von Eberspächer. Und wo gibt's die Hydronik? Na, beim nächsten Bosch-Dienst oder einer Autowerkstatt in Ihrer Nähe. Heiz doch vor! Frau Spatz, noch Kundschaft? Sie meinen, ob noch ein Mandant kommt? Nein. Aber welches Weihnachtsgeschenk soll ich nun für unsere Mandanten besorgen? Ach ja, eine Pralinenmischung, Frau Spatz. Alles, was recht ist, eine Mischung? Da mag man doch meist nicht alles. Tja, schwieriger Fall. Gut, dass es die besten von Ferrero gibt. Mon Cherie, Rocher und Ferrero Küsschen. Die drei Top-Spezialitäten in einer Geschenkbox. Die besten. Spitze, Frau Spatz. So bleiben Sie auch der Lieblingsanwalt. Die besten von Ferrero. Die besten. Da weiß man, was man schenkt. Ich nehme den großen Tomatensalat, aber bitte ohne Tomaten. Dafür will ich dann mehr Paprika haben. Aber nur, wenn es grüne sind. Und ich will nicht die Joghurtsoße, sondern Italian Dressing. Aber dann bitte getrennt serviert. Geht das? Extra Wünsche? Dann nehmen Sie doch das neue C-Klasse Sondermodell Selection. Das hat Sonderausstattung serienmäßig. Ab sofort bei Ihrem Mercedes-Benz-Partner. Warum kann Weihnachten nicht einfach wieder Weihnachten sein? Warum kann man das eine besondere Geschenk für den einen besonderen Menschen nicht einfach finden, statt es zu suchen? Ist es nicht Zeit, dass wir wieder anfangen, Wünsche zu erfüllen, damit Platz ist für neue? Amazon.de. Einfach so einkaufen. Bücher, Musik, Auktionen, Z-Shops im Internet. Unter www.amazon.de. Das klingt in den Ohren, das geht ins Blut. Du hast den richtigen, ich sag dir es, du hast absolut den richtigen, wirklich den richtigen Sender eingestellt. Radio, Radio, Radio, Dass man nicht von Rammstein ist, ha? Ganz neu, du hast Rockstar, nennt sie die Gruppe. Hallo Nachschwimmer, hier geht's ins Wochenende. Ja, Kelly ist wieder ganz begeistert von der Gruppe. Ja, von Rammstein oder jetzt von Rockstar, Kelly? Oh Mann, die Gruppe hätte ich gern als Vater meines Babys. Oh. Onkel Lottes Märchenstunde. Okay. Also, Weihnachtsgedicht. Ganz dolle erleuchtet ist die Gasse, still und starrlich ruht der See. Auf der tief verschneiten Straße liegt ein totgefahrenes Reh. Weihnachten ist angekommen, getan. Alle Kinder freuen sich doll. Mama ist gerade hingefallen, Papa ist schon wieder voll. Der Weihnachtsbaum ist hell erleuchtet, denn gerade fängt er zu brennen an. Da klopft es draußen an das Tore. Ist das wohl Herr Weihnachtsmann? Doch es sind nur die Verwandten, die da stehen vor der Türe. Oma, Opa, Onkel, Tante, die alten Feiertagsgeschwüre. Da kommt Knecht Ruprecht mit dem Schlitten, fährt voll in Papas Manta rein. Der sagt, na, der kann was erleben, dem hau ich jetzt die Fresse ein. Die Kinder fangen an zu flennen, von Ferne naht die Polizei. Der Baum ist immer noch am Brennen und Heiligabend ist vorbei. Dankeschön, Onkel Hotte. Axel F. Bye. Administration and how I remember radio. Sick 93. We built this city. Have an earthquake a few. Jetzt kommt unser nächstes Internetgewinnspiel. Ich bin kurz vor einer Explosion. It's coming. Ich habe nämlich noch ein PlayStation-Spiel GTA 2 zu verlosen, beziehungsweise der Gewinner kann das gewinnen, der mir folgende Fernsehserie, den Namen der Fernsehserie sagen kann. Eintragen im 8. Gästebuch unter www.charlie2000.de. Sind es mehrere richtige, wird halt gezogen. Hier ist die Frage. Was? Ein blaues Kleid angezogen? Verhalte dich ganz still. Bleib, wo du bist. Und zieh das Kleid aus. In Ordnung. Aber fairerweise muss ich euch warnen. Ich trage nämlich überhaupt nichts drunter. Nachschwimmer, gleich volle Stunde, jetzt gibt's wieder Aktuelles, aber nachher sind wir gleich wieder da. Al, was macht ihr mit einem betrübtes Gesicht hin hier? Das ist das Gesicht eines Mannes, der den ganzen Tag Schuhe verkauft. Bist du wieder ziemlich enttäuscht, ha? Wir müssen alle mit unseren Enttäuschungen leben. Ich muss sogar mit meiner schlafen. Freuen Sie sich nicht zu früh. Wir kommen wieder. Das kannst du laut sagen. Pause, Pause, Pause. Auf geht's, Max. Und jetzt? Das Wetter von hier in der Nacht. Tiefstwerte zwischen 0 und 5 Grad. Am Tage dann stark bewölkt. Im Schwarzwald Schnee oder Schneeregen. Die Temperaturen bei 6 Grad im Rheintal, 1 Grad im Schwarzwald. Niederschlagswahrscheinlichkeit 80%. Die weiteren Aussichten Sonntag und Montag kalt. Zeitweilig Schauer oder Schneeschauer. Radio Regenbogen. Nachrichten. Um 0 Uhr mit Max Lehrer. Mit über 180 Stundenkilometern ist ein Orkan am Abend über Norddeutschland hinweggefegt. Die Hamburger Innenbehörde warnte vor einer schweren Sturmflut. 1500 Musical-Gäste mussten in der Hansestadt ein Veranstaltungszelt am Hafen räumen. Auf ganz Sylt fiel der Strom aus. Vor der Nordseeinsel geriet ein Frachter mit 24 Mann Besatzung in Seenot. In Berlin erreichten die Böen Windstärke 12. Auch in Mecklenburg-Vorpommern richtete der Orkan zum Teil schwere Schäden an. Der schwere Orkan über Dänemark hat zum bislang höchsten Flutpegel in diesem Land geführt. Dänischen Fernsehberichten zufolge erreichte das Hochwasser eine Höhe von 5,15 Meter über normal. Berichte über Deichbrüche wurden von den Behörden bislang nicht bestätigt. In Dänemark kamen bei dem Orkan bislang 2 Menschen ums Leben. Sie wurden in ihren Autos von umgestürzten Bäumen erschlagen. Im CDU-Spendenskandal zieht Parteichef Wolfgang Schäuble nun erste personelle Konsequenzen. Im Bonner Konrad-Adenauer-Haus feuerte er nach einem Bericht der Tagesschau den Hauptabteilungsleiter Verwaltung, Hans Terlinden. Der ehemalige Landesgeschäftsführer der CDU in Rheinland-Pfalz gilt als enger Vertrauter des früheren CDU-Vorsitzenden Helmut Kohl. Nach dem ARD-Bericht hat Terlinden offenbar versucht, die Aufklärung des Spendenskandals zu behindern. Mehr als 24 Stunden nach dem verheerenden Hauseinsturz im österreichischen Wilhelmsburg sind die beiden letzten Vermissten tot geborgen worden. Damit stieg die Zahl der Opfer auf 9. Nur 2 Bewohner konnten lebend aus den Trümmern gerettet werden. Die US-Weltraumbehörde NASA bangt um ihre Marssonde Polar Lander. Die Experten im kalifornischen Kontrollzentrum in Pasadena warten weiter auf ein erstes Signal. Eigentlich hätte die Sonde bereits gegen 21 Uhr deutscher Zeit auf dem roten Planeten landen müssen. Allerdings kann das Ausbleiben des Signals nach NASA-Angaben daran liegen, dass die Marssonde schräg gelandet ist und daher mehr Zeit zum Ausrichten ihrer Antennen benötigt. Die Fußball-Bundesliga. Der Hamburger SV besiegte die Frankfurter Eintracht 1:0. Hamburg eroberte damit die Tabellenspitze. Duisburg und Rostock trennten sich 2:2. In der zweiten Fußball-Bundesliga besiegte Chemnitz Greuther Fürth 5:0. Hannover Oberhausen 1:1. Offenbach-Gladbach ebenfalls 1:1. In der deutschen Eishockeyliga spielten die Adler Mannheim gegen die Star Bulls aus Rosenheim. Die Adler siegten 9:4. Die Schwenninger Wild Wings besiegten die Augsburger Panther 2:1. Die Zeit 0 Uhr und 3 Minuten. Der Radio Regenbogen Verkehrsservice mit einer Meldung. B500 Waldshut-Tingenhäusern zwischen Waldkirch und Höchenschwand. Gefahr durch starke Windböen. Es haben sich bereits Unfälle ereignet. Bitte fahren Sie vorsichtig. Musik. Guten Abend. Man hat mich gebeten, Sie zu warten. Monster Party! Holen Sie sich die Gänsehaut vom Meister des Grauens persönlich. Der ultimative Horrortrip. Da bin ich wieder. Vor diesem Albtraum gibt es kein Entrinnen. Ich muss euch erzählen von einer schönen Mädel, ich habe getroffen auf Autobahn. In der Wagenle auf Oramira fährt ein junges Mädel. Sie fährt allein und sie scheint der Hübsche zu sein. Ich kenne nicht ihren Namen und ich kenne nicht ihre Ziel. Ich merke nur, dass der Mädel fährt mit Gefühl. In der Wagen Alle abfordern mir der Pferd und ein junges Mädel. Ich möchte gerne wissen, was der Mädel gerade denkt. Hört sie dieselbe Besender oder mag sie gar keine Musik? Werdet sie zu Rander oder zu Rick? Jetzt kommt unser nächstes Gewinnspiel. Yes, wir suchen wieder 5 Interpreten nach Trimmer. Seid ihr bereit? Hey! I can feel you reaching deeper and deeper into my soul. You can feel my warmth. Nothing is forbidden and nothing is taboo as we make love with only words. wenn die kleinen Babys schlafen, drum schlaf auch du. Ja, da können wir eigentlich nicht mehr aufhören. Ein Brett nach dem anderen Nachtschwimmer. Das waren alles mal Nummer 1 Songs. Aber jetzt möchte ich es langsam wissen. 0138 8000. Um 0.19 Uhr. Wer spielt die beste Musik im Land? Wer ist der beste Musiker? Radio Regenbogen. absolute Spitze. Der Song auch ziemlich neu. DJ Sampling heißt der Interpret. Music heißt der Song. Hallo Schwyz. Hallo. Jetzt bin ich beim Thomas in Westrach. Wie heißt das nochmal? Wie? Wie heißt die Ortschaft? Westrach. Westrach, genau. Wo ist das? Im Kanton Bern. Kanton Bern, ja. So, Thomas, jetzt brauche ich von dir bitte 5 Interpreten. Ja, das wäre Vanilla Eis. Vanilla Eis, ja. Backstreet Boys. Genau. Space Girls. Ja. Fantastischen Vier. Ja. Roxette. Ja. New Kids on the Block. Reich mir. Toll, Thomas. Danke fürs Mitmachen, er hat gewonnen. Power Play. Music Power, Power, Power. Schuhverkäufer, was gibt's? Habt ihr eine Weihnachtsparty dieses Jahr? Eine Weihnachtsparty haben wir, ja. Wieso? Naja, Weihnachten verbringe ich gern mit den Benachteiligten, also bleibe ich daheim bei Al. Ja, genau. 0 Uhr und 31 Minuten der Radio Regenbogen Verkehrsservice mit einer Meldung B500 Waldshut-Tingenhäusern zwischen Waldkirch und Höchenschwand Gefahr durch starke Windböen. Bitte fahren Sie vorsichtig. Die Radio. Abgefahrene Action. Keine halben Sachen, einfach geil drauf. Alles, was du willst. Es kann wieder losgehen. schlapp. Dann nehmt das hier. Liquid Love, Sweet Harmony. Wir haben 1:13 Uhr in wenigen Sekunden. Hey, Nachtschwimmer! Geht's gleich wieder um Höchstleistungen, unser Gewinnspiel. Habe ich dir schon gesagt, dass ich noch den Saisonrekord für Touchdowns halte? Ja, das ist bekannt. Jetzt gehen wir gewinnspielmäßig wieder ein paar Jahre zurück. Ha? Einverstanden? Tu mir das nicht an. Du weißt, da schrumpfen alle meine beweglichen Teile zusammen. Nein. Lust auf Ekstase, Freitag bei Radio Regenbogen. Hallo, hallo. Wir haben genau 1:40 Uhr. Na, schau mal, da habe ich hier die offiziellen Winterparty-Charts. Im Winter heißen sie Winterparty-Charts, im Sommer Mallorca-Charts. Ja? Da ist bei den deutschen Top 20 drei weiße Tauben, die EAV, immer noch Nummer 1. Und Nummer 2, Anton aus Tirol. Wie immer der Song, da muss ich mir ganz schnell besorgen, Anton aus Tirol. Das muss bestimmt einer sein, so wie mein Freund Al, nur mit Skiern. Platz 3, Wahnsinn mit den Lollis. Und Platz 4 ist da Hände zum Himmel mit den Kolibris. Dann die internationale Top 20 von den Winterparty-Charts. Maschendrahtzaun. Ganz klar von Stefan Raab. I Will Survive. Platz 2, Eiffel 65. 3 und das ist ein richtiger Party-Song. Sirtaki von Athena. Platz 5, Hooray Hooray, Bonnie M. Der Remix, der 2000er Remix. Und Going to Ibiza, Wenger Boys. Platz 6 und Mamma Mia mit 18. Nummer 7. So, Bad Bundy, wie sieht's aus? Tja, ich bin scharf und bereit. Jetzt gehe ich los und suche mir ein Baby. Du findest nicht mal beim Gynäkologen eine Frau. Kelly, du weißt Bescheid, ha? Ja, meine Kelly, ich komme halt nicht an sie ran. Immerhin hat sie jetzt Al ruhig gestellt, dass ich mal meine Ruhe habe hier. Ja, Kelly, oder? Er war nicht mehr so glücklich, seit es Bier in einer Achterpackung gibt. Was spielt ihr alle zurück? Einmal gepoppt, nie mehr gestoppt.